Durch Nacht und Wind. Hörspiel von Philipp Neuweiler. 24. April 2001. Ein kanadisches Buschflugzeug fliegt zur Amundsen-Scott-Station. Eine Forschungseinrichtung mitten am geografischen Südpol. Eine Rettungsmission. Noch nie zuvor hat sich ein Flugzeug in der antarktischen Nacht hierher gewagt. Das nun folgende Hörspiel ist inspiriert von dieser wahren Begebenheit. Triebwerke gestartet. Ready for takeoff. Startfreigabe. Die Piste ist frei. Roger. Gebe Schub. Doc. Doc. Hey. Hey, Doc. Hören Sie mich? Scott! Hey! Evans! Wilson! Doc! Was? Ruhig! Die Maschine rührt sich keinen Zentimeter. Hey! Festgefroren! Die Ski sind am Boden vereist! Verdammte Physik! Doc. Ruhig! Gesicht aus Eis! Tote Augen! Sie rufen mich! Hey! Sein Puls rast! Doc! Doc, Sie müssen sich beruhigen! Hier! Hier etwas Sauerstoff! Ich spüre Ihre Eishände! Ruhig! Sie fassen mich an! Wir schieben den Vogel an! Den Ladefahrzeug. Roger, volle Energie auf die Flügelspitzen. Was ist los da hinten? Sie haben es fast geschafft. Ruhig. Alle erfroren. Hunderte erfrorene Seelen. Hey. Hey. Nein. Doc. Nein. Doc, bleiben Sie bei mir. Oh, Scheiße. Kammer flimmern. Beginne zu reanimieren. Gebe vollen Schub. Komm schon. Komm schon. Ja. Kommen Sie, Doc. Komm schon. Komm. Beweg dich. Scheiße. Wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn. Sieben Tage zuvor. So, liebe Holly, ein weiterer kleiner Audiolog von unserem Leben hier unten am Arsch der Welt. Inzwischen haben wir den, Sekunde. 17. April schon. Die Tage verschwimmen. So ein Winter auf einer Antarktisstation ist echt die beste Art, sich völlig abzukapseln. 5% von der Entfernung zum Mond, wusstest du das? So weit weg sind wir von zu Hause. Wir leben isolierter als die Astronauten. Wenn bei denen da oben was schief läuft, dann schießen die sich in einer Rettungskapsel runter zur Erde. Und wenn ich rausgucke aus dem Fenster, dann ist da nichts mehr. Alles pechschwarz. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Sonne so vermisse. Weißt du noch, wie feuerrot der Schnee war, als du hier weg bist? Du hast dich beschwert, dass du abreisen musst. Und dann hast du gesagt, hey, zumindest fliege ich dramatisch in den Sonnenuntergang. Und du schaust mir hinterher. Das letzte Flugzeug vor dem Winter. Ein Sonnenuntergang, der nicht enden wollte. Und jetzt alles schwarz. 6 Monate. Die längste Nacht meines Lebens. Dieses Ultraschallgerät ist äußerst präzise, Miss Solberg. Es ist nicht nötig, dass Sie es mir in den Unterleib rammen. Entschuldigung, bin nun mal keine Krankenschwester. Nun, das ist kaum spürbar. Na, Doc, wie geht's? Der Stationsleiter höchstpersönlich. Auf welche Ehre. Also, welchen Reim machen Sie sich auf dieses verrauschte Bild? Es rauscht. Und vielleicht würde es auch etwas Sinnvolles zeigen, wenn Sie das Gerät einmal stillhalten würden. Sieh mich auch, Doc. Na prima. Davon ein Schnappschuss. Na los! Ja, doch. Und austrocknen. Und haben wir irgendeine Diagnose? Event, alter Freund. Siehst du diesen kleinen Bastard hier? Diesen Punkt? Ein eingeklemmter Gallenstein, wie befürchtet. Das erklärt auch die hohen Enzymwerte. Die Bauchspeicheldrüse ist entzündet. Eine Pankreatitis wie aus dem Lehrbuch. Und die Behandlung? Auch einfach. Je nachdem, wo man ist. Das heißt? Es muss nur die Entzündung abklingen und der Gallenstein entfernt werden. Im nächstbesten Krankenhaus. Aber? Nun, Miss Solberg. Das nächstbeste Krankenhaus liegt bedauerlicherweise hinter tausenden Meilen Eiswüste und zugefrorenem Meer. Ja, und hier können wir nicht operieren, oder was? Womit denn? Eispickel und Morphium? Und wer soll operieren, wenn der Arzt selbst unter Messer liegt? Hm? Ja, und können wir es vielleicht irgendwie hinauszögern? Der nächste Flug geht im Oktober. Das sind noch 6 Monate. Ausgeschlossen. Reichen Sie mir lieber die Demerol-Ampulle, Miss Solberg. Ja. Tja, es muss wohl immer einen Spielverderber geben, der das Fest vorzeitig verlässt, nicht wahr? Wie schon letztes Jahr unsere Freundin Dr. Watney. Aber sehen wir es pragmatisch. Ich habe genug Morphium, um mich, wenn es soweit ist, wegzublasen. Und meine Leiche, die könnt ihr problemlos draußen einlagern. Die bleibt frisch bis Oktober. Ende der Party. Ich rufe dich gleich zurück, Event. Warte, Holly. Gib mir 10 Sekunden. Ja, 5. Meine Maschine geht gleich. Wo steckst du? Chile, der Flughafen von Rio Grande. Und wenn du es genau wissen willst, auf dem Weg zum Gate 30 bis 36, 41, 42, da lang. Ja, Holly, du musst zurückkommen. Lo siento, Señor. Was sagst du? Okay, ich mach's kurz. Der Doc stirbt. Was? Pankreatitis. Aber wir werden ihn evakuieren. Ich stelle gerade eine Rettungsmission zusammen. Runter zum Pol? Mitten im Winter? Das müssen ziemlich verrückte Kerle sein. Ja, genau deshalb rufe ich dich an. Wir... Okay, hier die Rolltreppe. Wir brauchen... Lo siento, Señor. Entschuldigung. Eine Ersatzärztin. Geschafft. Ich bin am Gate. Ihre Ticket, Señorita? Moment, ich hab's doch hier irgendwo. Scheiße. Irgendwo hab ich's. Hier. Holly, hörst du mir zu? Okay, wir kürzen das jetzt mal ab. Du willst mich also überreden, dass ich nicht in den Norden fliege? Im Prinzip, aber... Dass ich 6 weitere Monate meine Familie nicht sehe? Im Prinzip, aber... Meine Eltern, mein Bruder, meine kaputte Beziehung? Im Prinzip, aber... Dass ich bei einer lebensgefährlichen Rettungsmission mitmache? Im Prinzip, aber... Um ein halbes Jahr mit anderen Nerds eingesperrt zu sein? Ohne Sonnenlicht? Holly! Wir brauchen dich hier unten. Kommen Sie, Señorita, wir starten gleich. Tut mir leid, aber meine Reisepläne haben sich gerade geändert. Ich muss zurück. Santa Madre de Dios, wohin denn? Ans Ende der Welt. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Holly, Assistenzärztin aus Vancouver. Tja, und so genau habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was zur Hölle ich gerade mache. Ich nehme den Bus zurück nach Punta Arenas. Und keine 12 Stunden später stolpere ich in einen Flugzeughangar auf der Suche nach meinem Taxi Richtung Südpol. Cockpit Wärmeisolation überprüft, check. Benzinaufbereitung durch Frostschutz, check. Fahrwerk durch Ski ersetzt, check. Entschuldigung. Ja, ich suche so eine Art Flugveteran. Nathan Coleman, Chief Pilot von... Coleman Air, anytime, anywhere. Unser Firmenmotto. Ja, und Sie sind für die Planung zuständig? Planung, Wartung, Kalkulation. Coleman Air ist ein kleines Flugunternehmen. Da fallen halt so manche Departments zusammen. Wie viel wiegt Ihr Gepäck, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, vielleicht so 25 Kilo? Reduzieren Sie es auf 9. Wir brauchen jedes Pfund für die Treibstoffreserven. Ja, und wo finde ich jetzt den Piloten? Er steht vor Ihnen. Passagiergepäck, check. Keine Ahnung, womit ich gerechnet habe. Eine Art Han Solo für Antarktisflüge oder sowas? Dieser junge Typ wirkt so blass, so unscheinbar. Wie ein Bürohengst, mit Klemmbrett bewaffnet, neben einem kleinen Buschflugzeug. Kommen wir zur 300 Pfund Notfallausrüstung. 2 Extremkälteanzüge, check. 3 Sauerstoffmasken, check. 3... Also, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich hab eher mit einem größeren Militärflugzeug gerechnet. Ja? Was darf's denn sein? Eine LC-130? Vermutlich. Nein. Das sind die Militärfrachter, die in den Sommermonaten in der Antarktis operieren. Ja, die sind leider nur einsatzfähig bis minus 55 Grad. Danach gefriert die Hydraulikflüssigkeit. Ja, und dieses Mini-Flugzeug? Ein DHC-6 Twin Otter. Dieser Twin Otter, er schafft minus 75 Grad? Ja, zumindest in der Theorie. Praktisch? Keine Ahnung, hat noch keiner probiert. 3 Fallschirme, check. Polarzeltausrüstung, check. Ein Zelt? Wozu denn ein Zelt? Hören Sie. Es gibt noch kein offizielles Protokoll, um in dieser Jahreszeit runterzufliegen. Wir müssen mit verschiedenen Szenarien rechnen und... Ja, gehen wir es doch mal der Reihe nach durch. Was ist denn das beste Szenario? Best Case? Wir fliegen von hier 1600 Kilometer bis zur antarktischen Küste. Das sind etwa 5,5 Flugstunden. Auf Rotera betanken wir das Flugzeug und fliegen von dort weiter. 2400 Kilometer bis zum Südpol. Bei gutem Wind etwa 9 Flugstunden. Tja, klingt einfach. Dafür, dass es noch nie jemand gemacht hat. Ich habe alles durchgerechnet. Unter Berücksichtigung sämtlicher Risikofaktoren. Ja, und das Ergebnis? Eine Erfolgsquote von 81,7%. Also 20%, dass wir draufgehen? 18,3, um genau zu sein. In Ihrem Fall, da Sie nicht zurückfliegen, sogar nur 15,8. Ja, beruhigend. Ja, und was genau ist dann der Worst Case? Am ehesten eine Notlandung. Irgendwo in der Eiswüste zwischen Rotera und dem Südpol. Absolute Dunkelheit. Unbekanntes Terrain. Minus 60 Grad. Aber keine Sorge, auch hierzu gibt es einen Backup-Plan. Ein zweites Flugzeug wird in Rotera stationiert sein und uns im Falle eines Absturzes retten kommen. Theoretisch. Was mich zu den beiden Leuchtraketen bringt. Patronen inklusive, check. Ja, und was, wenn das Backup-Flugzeug ebenfalls abstürzt? Naja, der Backup-Plan des Backup-Plans ist das hier. National Science Foundation. Eine Lebensversicherung. Im Falle unseres Todes erklären die sich bereit, nahen Angehörigen eine Entschädigung zu überweisen. Von einer Bergung unserer Leichen wird abgesehen. Ah, Sie müssen nur noch unterschreiben. Ach, So, Holly. Kannst du das hören? Das sind die Kettenfahrzeuge. Wir müssen die Landebahn freikratzen vom Eis, ehe euer Flugzeug landet. Aber wir haben nun mal Blizzard-Saison. Und nur ein paar der Maschinen sind bei minus 60 Grad überhaupt einsatzfähig. Mein einziger Rückzugsort bleiben die Kopfhörer. Mein Audiotagebuch. Regen. Sommerregen auf der Haut. Was würde ich dafür geben? Verdammt schon, Kost, habe ich gesagt. Was ist so schwer daran? Ich habe mehrmals mit der Kantine gesprochen. Ich bin dran. Und die Blutwerte? Ich bin dran. Und Evan? Haben Sie ihn erwischt? Was denkt er sich mit seiner Suizidmission? Ich bin dran. Sie sind dran. Na, vorbildlich, Miss Solberg. Warum karren Sie mich nicht gleich raus in den Schnee, statt mich hier ver... Verdammt! Halten Sie die Klappe! Ich bin Meteorologin, nicht Ihre Krankenschwester. Nur weil sonst keiner den Job machen kann. Enzymwerte, Blutmessungen, Infusionen, Telemedizin. Fuck! Ich bin dran. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und manchmal da... Ja. Manchmal denke ich mir, Sie haben es nicht anders verdient. Entschuldigung. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Kannten Sie eigentlich Ihre Vorgängerin? Sie meinen Dr. Watney? Sie war meine Patientin. Lungenentzündung. 11 Monate ist es her. Ein Sonnenauf- und Untergang. Ich dachte, sie schafft das. Dann haben wir ihre Leiche draußen tiefgefroren. Wie immer. Und als wir sie wieder aus dem Schnee gezogen haben, nach 5 Monaten, da sah sie noch immer so... so lebendig aus. Auf dem Gesicht lag noch die Angst. Die Augen glänzten. Als wäre da noch immer... Ich habe eine Menge Leichen gesehen in meinem Leben, glauben Sie mir. Aber die Leichen von hier... Die sind nicht tot. Die verrotten nicht. Die liegen einfach da und starren dich an. Und wenn es Jahrmillionen wären, immer derselbe starre Blick. Hey, Rika. Wir sind jetzt mit dem Twin Otter an der antarktischen Küste gelandet. Rotera, die britische Station auf Adelaide Island. Ja, die Sonne haben wir jetzt endgültig hinter uns gelassen. Aber im Dämmerlicht kann man immerhin noch die Eisberge erkennen, wie sie Richtung Norden treiben. Hier trifft Eis auf Wasser, trifft auf Wind und trifft auf Felsen. Sie sind sich bewusst, dass das gefährlich ist? So nah an den Steilklippen? Schauen Sie sich die Splitter an hier. Hier zerschellen regelmäßig Eisberge. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Der Abflug verzögert sich. Um weitere 24 Stunden. Oh, schon wieder? Ja. Das ist jetzt der dritte Tag in Folge. Ja, ich weiß. Neuseeland, Chile, McMurdo. Die alle melden starkes Schneetreiben. Können wir denn wirklich nichts tun, außer warten? Nee. Wir benötigen nun mal ein 36-Stunden-Zeitfenster mit gutem Wetter. Ansonsten liegen unsere Erfolgschancen bei null. Sie sagen das, als wär's nur Mathematik. Sie und Ihre Pläne. Jetzt klingen Sie schon wie mein Vater. Schmiede Pläne, so viele du willst. Am Ende entscheidet Antarktika. Okay, Leute. Für den Ernstfall brauchen wir eine Strategie. Allen hier ist klar, wie gefährlich ein Landemanöver ist. Mitten in der antarktischen Nacht. Also, Schwarmintelligenz. Was für Szenarien fallen uns ein? Agatha? Was, wenn sie zu weit weg von der Wohnkuppel abstürzen? Pascal, wie weit kommen wir mit den Schneemobilen? Schwer zu sagen. Die sind noch nie bei minus 75 gelaufen. Wenn wir davon ausgehen, dass sie das mitmachen, dass es nicht stürmt, dass wir im Tiefschnee nicht stecken bleiben, vielleicht 4 Meilen? Er gibt einen Radius von 2 Meilen rund um die Wohnkuppe. Wir können also nichts tun, wenn das Flugzeug außerhalb abstürzt. Madeleine? Was ist, wenn der Twin Otter Feuer fängt? Dann greift das Protokoll im Brandfall. Team A sichert die Unfallstelle, damit sich das Feuer nicht auf die Station ausbreitet. Und Team B schaut derweil nach Überlebenden. Ja, Ethan? Was ist, wenn der Flieger in die Wohnkuppe kracht? Sehr unwahrscheinlich. Naja, ich dachte, wir sollten jeden Extremfall durchgehen, oder? Ja, alle bis auf diesen. Wieso? Weil uns hier die Pläne ausgehen, Evan? Oder vielleicht, weil wir uns einfach eingestehen müssen, dass... Es geht los! Sie sind gestartet. Eilmeldung aus Rotera. Das Flugzeug ist unterwegs. Das Wetter beim Start war nicht perfekt, aber für Nathan gut genug, um loszufliegen. Seitdem haben wir kaum ein Wort gewechselt. Nur Kommentare wie... Erreichen Flughöhe von 4000 Metern. Oder... Wechsle nun zu Grid Navigation. Keine Sekunde lässt er das Armaturenbrett aus den Augen. Die unzähligen Schalter, Lämpchen und Messnadeln. Außentemperatur jetzt bei minus 45 Grad Celsius. Thermometer, Barometer, Kompass, künstlicher Horizont, Tankfüllungen. Kryptisches Zeug. Leichter Gegenwind von Grid North. Geschätzte Ankunftszeit liegt bei 6 Stunden 30. Restlicher Treibstoff für 9 Stunden. Am meisten fasziniert mich, wie sich seine Ausstrahlung verändert hat. Auf dem Boden, da war er ein unscheinbarer Typ. Aufs Papier geheftet. Aber hier oben ist er ganz anders. Ein anderer Mensch. Wir passieren nun das Ellsworth-Gebirge. Die höchsten Berge der Antarktis. Tonnenweise Eis. Falls es Sie interessiert, wir sind aktuell das einzige Flugzeug auf dem Kontinent. Sie machen solche Rettungsaktionen doch öfter, richtig? Teil der Familientradition. Sagt Ihnen der Name Maxwell Coleman etwas? Ihr Vater? Auch das. Aber die meisten kennen ihn eher als Luftpionier. Er hat weite Teile der Arktis erschlossen und später das Unternehmen gegründet. Es gibt immer einen Weg. Das war seine Lebensphilosophie. Und was ist mit Ihnen? Ja, seit ich denken kann, lebe ich im Cockpit. Ich kann zwar kein Auto bedienen, aber dafür alles, was Tragflächen hat. Von einer kleinen Cessna bis zur 35 Tonnen Lockheed. Aber egal, wo ich hinfliege, Dad war schon da. Langsam wird's ungemütlich. Meldung aus McMurdo. Ja? Verstehe. Aha. Alles klar. Over. Okay, Schneetreiben über Queen Elizabeth Land. Und nur noch 3 Minuten bis zum PSR. Dem was? Verzeihung, bis zum Point of Safe Return, dem Punkt der sicheren Rückkehr. Wenn wir dann nicht umkehren, reicht der Sprit nicht mehr. Also drehen wir bei? Drehen wir bei? Ich denke noch. Uns fehlen entscheidende Fakten zur korrekten Einschätzung der Lage. Außerdem... Ach, scheiße. Was scheiße? Die Borduhr. Die Minutenanzeige. Die müsste doch längst... 20.07 Uhr. Bitte? Ja, wir haben schon 20.07 Uhr nach meiner Armbanduhr. Aber wie kann denn das... Wie kann das sein? Erst vorgestern habe ich die Armatur gewartet. Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Das heißt, wir liegen 12 Minuten hinter dem PSA. Schön. Entscheidung getroffen. Also, wir kommen jetzt nicht mehr zurück? Naja. Der Weg zurück führt jetzt über den Südpol. Unser größter Gegner ist die Zeit. Fast die gesamte Mannschaft drängt sich in der Garderobe. Alle zwängen sich in ihre Extremkälteanzüge. Dennoch ist die Landebahn draußen nicht fertig. Es fehlt die Beleuchtung. Das Problem ist, dass elektrische Kabel bei dieser Außentemperatur zerreißen. Metall bricht wie morsches Holz. Darum stellen wir Ölfässer auf. Im Grunde wie ein antikes Leuchtfeuer. Alle 50 Meter platzieren wir einen Rauchtopf. Jeweils zu beiden Seiten der 1000 Meter langen Landebahn. Wir schichten Holz in die Fässer und überschütten es mit Kerosin. Was ist, Pascal? Das Holz will nicht angehen. Schlimmer noch. Schau dir mal das Benzin an. Kristalle. Verdammt, sogar das Benzin gefriert. Wo ist die Propangasbrenner? Ich bin schon unterwegs. Beeilung. Ja. Wenn sie uns nicht sehen aus der Luft, dann war's das. Kein Licht mehr. Himmel und Erde, alles schwarz. Unsere Welt ist Nacht und Wind. Passieren den 85. Breitengrad. Selbst die Flügel sind nur mit einer dicken Eisschicht überzogen. Der Frost breitet sich aus wie ein Geschwür. Ich gehe jetzt runter auf 3500 Meter. Mit jedem Ruck schlagen die Instrumente aus. Nathan umklammert das Steuer. Verbissen. Fast krampfhaft. Ich kenne das von Herz-OPs. Er hält unser Leben in den Händen. Immer noch kein Lebenszeichen. Wir müssten längst die Radarsignatur der Station sehen. Charlie Alpha an Südpolstation. Südpolstation. Funke nun auf allen Frequenzen. Bitte Empfangsbestätigung. Hört ihr uns? Alles in Ordnung? Diese Borduhr. Fuck! Aber Aufregung nützt nicht. Führt nur zu weiteren Fehlern. Ich weiß, was Sie meinen. Wirklich? Haben Sie Erfahrung mit Langstrecken? Nein, aber mit 24 Stunden Schichtdienst. Der Körper wird müde. Aha. Fehler passieren. Also, durchatmen, klar? Sie klingen schon wieder wie mein Vater. Ja, vielleicht hat er ausnahmsweise mal recht. Er ist abgestürzt. Oh, das tut mir leid. Ja, und seitdem bin ich nicht nur Pilot, sondern auch Airline-Chef. Geschäftsführer. Die haben mich nicht mal gefragt. Aber Sie machen das doch ganz gut. Aha. Spezialist für Rettungsflüge. Wenn Sie es genau wissen wollen, nach Dads Absturz haben wir ziemlich viele Kunden verloren. Coleman Air steht kurz vor der Insolvenz. Da kam das hier gerade recht. Was soll das heißen? Ja, ein Auftrag. Sie machen das... Gut bezahlt von der US-Regierung. Sie machen das alles nur, um Ihren eigenen Arsch zu retten? Naja, den der Airline, um genau zu sein. Aber der Doc, die Rettungsmission. Ich dachte, wir sind ein Team. Kommen Sie mir nicht mit Ihrem Idealismus. Bitte, niemand fliegt zum Pol ohne einen Grund. Ob es Ehrgeiz ist oder Geld. Oder wer auch immer Ihnen den Kopf verdreht hat. Hören Sie auf. Na, sehen Sie? Also lassen Sie mich in Ruhe. Störungen. Schon wieder. Wir müssten längst in Funkreichweite der Station sein. Vielleicht liegt's am Schneetreiben. Vielleicht aber auch einfach nur an... Da. Was? Da draußen. Sehen Sie! Aurora Australis. Und mit einem Schlag wird es still in uns. Polarlichter. In grünen und roten Bändern durchziehen sie den Himmel. Strömend und leuchtend. Eine pulsierende Landschaft. Selbst das Cockpit wird durchflutet vom Licht. Ich schaue rüber zu Nathan. Und für einen Augenblick haben wir sie fast vergessen. Unsere Angst. Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Glüh, rase, Alter, weil dein Tag vergeht. Verfluch den Tod des Lichts mit aller Macht. Den Tod des Lichts. Den Tod. Ich weiß auch nicht. Was? Was ist denn los? Er ist nicht hier. Ja, aber irgendwo muss er doch sein. Ich kann ihn nicht finden. Irgendwer muss ihn verlegt haben. Mit 40 Grad Fieber? Der Mann liegt im Sterben. Haben Sie im Biolab geschaut? In seinem Quartier? Alles leer. Alle arbeiten draußen. Aber... Aber das kann doch nicht... Fuck! Was? Sein Rollstuhl. Er steht direkt vor der Ausgangsschleuse. Scheiße. Wir müssen... Was? Er kann nicht weit sein. In seinem Zustand. Die Spuren sind frisch. Warten Sie. Da draußen ist es viel zu kalt. Zu dunkel. Wenn Sie da jetzt rausgehen, dann... Doc! Doc! Doc, wo sind Sie? Doc! Scheiße! Scheiße, da liegt was! Wie bitte? Die Funkverbindung! Oh, fuck! Erwin! Ich habe seinen Schal gefunden! Und hier? Hier liegt noch der Mantel! Ich soll erklimmen! Was? Wie bitte? Was? Watney, sind Sie das? Alles dunkel. Tod hier. Selbst das Licht. Ich sehe Sie schon. Tote Augen. Starrer Blick. Was wollt ihr von mir? Ha? Scott, Evans, Wilson, Bauer. Alle erfroren. Hunderte erfrorene Seelen. Na los! Ich kann euch hören! Bringt es zu Ende! Weiß in den Lungen. Die Haut schält sich. Alles taub. Ist das ein Schatten? Rodney. Rodney. Was willst du von mir? Es tut mir leid. Doc? Doc? Wo bin ich, Sven? Ich bin's. Ich bin hier, Doc. Sehen Sie den Mantel wieder an. Was soll das? Summer, ich hab sie hier zurückgelassen. Was reden Sie denn da? Rodney, sie wollte eine Rettungsmission, aber ich hab's verhindert, weil es unmöglich ist, unmöglich. Und jetzt ist sie tot und ich... Ruhig, beruhigen Sie sich. Ruhig. Gehen Sie nicht weg, ja? Nicht weggehen. Bitte. Ich will nicht sterben. Werden Sie nicht. Aber wir müssen zurück zur Station. Ich kann nicht. Ganz, ganz ruhig. Vertrauen Sie mir. Wissen Sie noch, wie sich das anfühlt? Regen auf der Haut oder der Wind in den Bäumen. Warmes Sonnenlicht. Denken Sie ganz fest daran. Doc, bitte. Sehen Sie nur. Doc, das müssen Sie sehen. Sind das? Die Lichter der Landebahn. Die Ölfässer brennen. Kommen Sie. Hoch. Los. Nehmen Sie meine Hand. Wir müssen durchhalten. Der Frost überzieht schon die Innenwand. Außentemperatur nun bei minus 72. Nur noch Treibstoff für 10 Minuten. Die Optionen gehen uns aus. Ich fürchte, wir müssen runtergehen. Landen? Wo? Irgendwo auf diesem unsichtbaren Eisplateau. Ich starte den Sinkflug. Okay, hören Sie gut zu. Die Wahrscheinlichkeit einer missglückten Landung auf unbekanntem Terrain ist recht hoch. Einer von uns könnte bewusstlos werden, hören Sie. Und für den Fall, dass es mich trifft, finden Sie hinten in dem großen Bündel die Rettungsausrüstung. Hören Sie, daneben steht ein Notfallaggregator mit Heizgerät. Sie müssen beides nach der Landung sofort einschalten. Hängen Sie das Funkgerät dran. Und für das Notsignal müssen Sie... Stopp! Es ist zu schnell! Konzentrieren Sie sich! Wir sind nun auf 2900. Fahre Landeklappen aus. Nicht doch. Nicht das noch. Was? Sie klemmen. Vermutlich festgefroren. Verdammt! Das heißt? Ohne Landeklappen stehen die Chancen bei Null abzubremsen. Bei diesem Gelände ist das Selbstmord. Wir werden also... Ja. Höchstwahrscheinlich. Wir erreichen die Höhe der Hügel. Festhalten. Nathan! Nathan! Da hinten leuchtet es. Ein Lichtfunke. Mehrere sogar. Das ist die Landebahn der Südpolstation. Himmel, Sie haben verdammt gute Augen. Südpol. Hier Amundsen Scott, Südpolstation. Ja, bitte Empfangsbestätigung. Oh, Charlie Alpha an Südpol. Empfang bestätigt. Haben Sichtkontakt zur Skipiste. Sinkflug bereits eingeleitet. Over. Südpol an Charlie Alpha. Verdammt schön, euch zu hören. Wind 090. Starke Böen bis 30 Knoten. Bitte über Piste fliegen und wenden vor der Landung. Ansonsten viel zu gefährlich. Negativ. Landeklappen sind defekt. Und es bilden sich bereits überall Eiskristalle. Wir fliegen geradeaus rein. Bitte wiederholen. Unsere Klappen sind festgefroren, was bedeutet, dass wir mit geschätzt 250 Kilometern pro Stunde landen. Wir brauchen also mindestens die gesamte Pistenlänge zum Abbremsen. Brandlöscher bereithalten. Und ein paar Schutzengel. Roger, wir warten. Und beten. Viel Glück. Das ist also der Plan. Es gibt keinen Plan. Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Siehst du das? So was Verrücktes hast nicht mal du gemacht. Reißen Sie sich zusammen. Oh Gott, das ist ja Feuer. Die Ölfässer. Die Landebahn. Festhalten. Wir kippen gleich. Nichts da. Südpol an Charlie Alpha. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Charlie Alpha an Südpol. Ziemliche Schlitterpartie. Aber ja, ich glaube, wir sind gut gelandet. Oder, Nathan? Ja. Denke schon. Over. Südpol an Charlie Alpha. Willkommen am Arsch der Welt. Leute, beruhigt euch! Hey, beruhigt euch! Noch ist der Doc nicht gerettet. Also Konzentration. Rika? Hat jemand Miss Solberg gesehen? Tanklauf sitzt, Flieger bereit zum Betanken. Wir brauchen mehr Heizstrahler. Die Flügel sind ganz vereist. Rika! Polly? Vorsicht! Mir rutscht ja eine Scheibe. Scheiß doch auf den Frostbrand. So früh hast du wohl nicht mit mir gerechnet, was? Schön, dass du lebst. Zwei Stunden noch, bis das Flugzeug betankt ist. Das kann uns ja egal sein. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Zeit der Welt. Was? Was hast du? Ich kann nicht. Was denn? Es geht nicht anders. Hör auf damit. Ich Holly, ich kann nicht hierbleiben. Nicht hierbleiben? Aber wir überwintern hier. Nee, im Ernst. Ich werde mitfliegen. Zurück nach Rotera. Du verschwindest? Ich flieg den ganzen Weg hier runter zum Südpol und du... Guck mich bitte nicht so an. Und wir? Ist dir das komplett egal? Hör mir zu, Holly. Dem Doc geht's zu schlecht. Er schafft's nicht bis Punta Arenas. Nicht ohne mich. Tja, und ich? Du musst hierbleiben. Das ist doch das Wichtigste. Dass du hier bist. Für die Leute hier. Als Ärztin. Hey. Ich hab dich so vermisst, Rika. Scheiße, ist das kalt hier. Post beseitigt, check. Patient verladen, check. Triebwerke bereit. Startfreigabe. Ready for takeoff. Die Piste ist frei. Roger. Gebe Schub. Doc. Hey, Doc. Hören Sie mich? Scott. Hey. Evans. Wilson. Doc. Boris. Ruhig. Die Maschine rührt sich keinen Zentimeter. Hey. Festgefroren. Die Ski sind am Boden vereist. Verdammte Physik. Ruhig. Gesichter aus Eis. Tote Augen. Sie rufen mich. Hey. Sein Puls rast. Doc, Sie müssen sich beruhigen. Hier etwas Sauerstoff. Ich spüre Ihre Eishände. Ruhig. Sie fassen mich an. Wir schieben den Kugel an. Mit dem Ladefahrzeug. Roger, volle Energie auf die Flügelspitzen. Was ist los da hinten? Sie haben es fast geschafft. Ruhig. Alle erfroren. Hunderte erfrorene Seelen. Hey. Nein. Doc. Nein. Doc, bleiben Sie bei mir. Oh, Scheiße. Kammer flimmern. Beginne zu reanimieren. Gebe vollen Schub. Komm schon. Komm schon. Ja. Komm, Sie. Doc. Komm schon. Komm. Beweg dich. Scheiße. Wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn. Es funktioniert! Die Maschine kommt frei! Wir sehen es hier draußen. Halleluja! Wie geht es dem Patienten? Er ist bewusstlos. Aber das Herz schlägt wieder ruhig. Ich kann es mir nicht erklären. Okay, können wir starten? Sind Sie bereit? Ja. Südpol an Charlie Alpha. Alle Fahrzeuge außer Reichweite. Windstärke von 2 Knoten. Wunderbar. Dann mal nichts wie weg hier. Dieses Mal bin ich diejenige, die dem Flugzeug hinterher schaut. Der Doc schläft. Bis auf ein paar Windböen bleibt es still. Schon verschwindet der Twin Otter in der Dunkelheit. Wir fliegen durch die Nacht. Alle Wege führen von hier nach Norden. Zurück in der Station lauschen wir der Pressekonferenz. Die National Science Foundation berichtet endlich von unserer Rettungsaktion. Jetzt, da das Schlimmste überstanden ist. Es liegt im Wesen der Menschen, Verunglückten zu helfen. Und so gelang uns mit der Unterstützung von Coleman Air die erste Landung am Südpol im antarktischen Winter. Wie Robert Scott schon schrieb, trotz unseres unheilvollen Schicksals waren wir entschlossen, unser Bestes zu geben, bis zum... Schluss damit. Ehrlich gesagt, vermisse ich dich jetzt schon. Bitte lasst von euch hören, wenn ihr es sicher bis Rotera geschafft habt, ja? Ach ja, und grüß Nathan von mir. Sag ihm, der beste Plan nützt nichts. Ohne einen mutigen Irren, der ihn ausführt. Miss Solberg. Doc? Sie sind ja wach. Wo sind wir? Auf dem Weg zur antarktischen Küste. Morgen erreichen wir eine Klinik. Sehen Sie das auch? Da vorne. Da schimmert es. Sonnenlicht. Wir überfliegen soeben den 70. Breitengrad. Landung in wenigen Minuten. Würden Sie mir hochhelfen? Sicher. Wir haben es geschafft, Doc. Ja. Ja, das haben wir. April 2001. Um 20.52 Uhr erreicht ein kanadischer Twin Otter die Rotera-Station an der antarktischen Küste. Trotz Außentemperaturen von minus 70 Grad gelang der Mannschaft eine erfolgreiche Evakuierung. Der Flug vom Südpol dauerte 8 Stunden und rettete dem damaligen Stationsarzt Ron Szymanski das Leben. Durch Nacht und Wind. Hörspiel von Philipp Neuweiler. Mit Katrin Astheimer als Holly. Nicolas Beck als Nathan. Eva Maria Felka als Rika. Christian M. Roth als Doc. Thorsten Schlicht als Evans und Andreas Reinhardt als Erzähler. Außerdem in weiteren Rollen Janika Fricke, Simone Nowicki, Lukas Herzog, Philipp Neuweiler und Marisa Santos. Ton und Technik Philipp Neuweiler. Mischung Lukas Herzog. Geräusche Simone Nowicki. Musik Laura Biedermann und Philipp Neuweiler. Regie und Dramaturgie Andreas Reinhardt. Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel 2022.